Kulturforum. Maulwürfe, Raben und Totentrompeten. Die tierisch ernsten Gesänge des Günter Eich. Eine Sendung von Bernd Kebelmann. Kapitel 1. Geboren werden und sterben. Was soll das? Trinkst du gar nichts, mein Held? Danke jetzt nicht. Und sagen Sie bitte nicht mein Held. Sei nett zu mir. Wir sind aufeinander angewiesen. Sie sind auf mich angewiesen. Ich bin nicht so sicher. Mir macht es nichts aus, zu krepieren. Mir auch nicht. Ein Flugzeugabsturz im Nirgendwo. Zwei Überlebende, John und Mildred, die letzten Figuren des Hörspielautors, Lyrikers und Erzählers mit Namen Günter Eich. Ein Dichter der Absurdität. Er starb vor 30 Jahren am 20. Dezember 1972 in Großgmain bei Salzburg. An Günter Eichs Lyrik- und Hörspielarbeit, seine arten- und listenreiche Tier- und Pflanzenwelt, an imaginäre Wesen und Menschen voller Gebrechen, die seine Hörspielszenen bevölkern, soll diese Sendung erinnern. Ilse Eichinger, seine zweite Frau, so berichtete uns Karl Karst, holte den Dichter zum Sterben nach Hause, nachdem er sich nachts im Krankenhaus von Kanülen und Armaturen, von Schläuchen und Lebenserhaltungsmaschinen mit aller Gewalt befreit hatte. Renitenten Patienten drohte die Psychiatrie. Günter Eich war im Laufe des Lebens mit der Welt, Schöpfung Gottes genannt, ihren machtvollen Hierarchien immer weniger einverstanden. Ähnlich ergeht es Mildred, die ihren Retter verflucht, weil er sie wider Erwarten aus dem brennenden Wrack befreite. Eine Zeitbombe hatte das Flugzeug zerstört, von Mildred präpariert. Mrs. Miller hatte ihr Leben als vierfache Millionärswitwe satt. Sie plante diesen Flug als kleine Apokalypse. John, der nicht nur Mildred, sondern auch den verkohlten Kopf seiner Verlobten gerettet hat, muss das erst begreifen. Kennst du die Ungerechtigkeit, wenn die Haut faltig wird, wenn man fett wird? Was hat sich der liebe Gott gedacht, dass alle hübscher sind? Und sterben? Und geboren werden? Was soll das denn? Und den eigenen Sohn ans Kreuz nageln lassen? Einfälle. Ich bin Muselmann. Konvertiert. Alles derselbe Unsinn. John, alle sind einverstanden. Verstehst du nicht? Sie verbrennen, sie brechen sich das Genick, sie werden gehängt, aber sie sind einverstanden. No. Sie haben die Menstruation und den Krebs. Sie sind blind, taub und lahm. Aber das Regiment finden sie in Ordnung. Und immer neue Kinder, die sie süß finden und das Einverständnis voraussetzen. Und immer das Ebenbild Gottes zum Kotzen! Was sollen sie denn tun, verehrte Mrs. Miller? Sterben? Sich gegenseitig umbringen? Ausgerottet werden? Schon passiert. Hast du die Explosion gehört? Es war eine Zeitbombe. Du musst mich jetzt umbringen. Gut wär's. Du musst mich jetzt umbringen. 11.25 Uhr im Gepäckraum, der lag günstig. Ja, ich werde dich umbringen. Hier, mein Hals. Mein fetter Hals. Du musst fest zudrücken, aber es geht bestimmt. Hast du schon jemanden umgebracht? Denk an deine Verlobte. Steinfeste. John! Ich kann nicht. Ich spare dich auf für den elektrischen Stuhl. Ich habe gute Rechtsanwälte. Und dann der lange Prozess. Nein, nein, das ist mir nicht sicher genug. mildernder Umstände meine Unzurechnungsfähigkeit, die ist nachweisbar. Und es müsste ein Flugzeug kommen. Aber es kommt kein... Psst. Den Absturz überlebt. Rettung ist nicht zu erwarten. Gerechtigkeit findet nicht statt. Günter Eichs düsterer Dialog, im Jahr seines Todes geschrieben, ist unwirklich aktuell. Das satte christliche Abendland, der muslimische Fatalismus, sie fallen gemeinsam vom Himmel, schicksalhaft miteinander verkettet. Täter und Opfer erscheinen hier allerdings seltsam vertauscht. Halt, hier stimmt etwas nicht. Die Stimme des Maulwurfs warnt uns. Günter Eich ist nicht einverstanden. Er wehrt sich gegen den Missbrauch, die Interpretation. Eine perfekte Gesellschaft, wie Eich sie vor mehr als 40 Jahren auch in Deutschland heraufziehen sah, würde jedes brauchbare Wort für ihre Zwecke missdeuten. Diese Macht hat viele Gesichter. Sie heißt Staat, Religion, Kultur. Indem sie zur Macht drängt, das heißt sich der gelenkten Sprache bedient, das heißt lügt, unbemerkbar, hinten herum. Das ist die Verführung. Gott, Natur, Geschichte, Staat, Mitgeteiltes, mit dem sich leicht lügen lässt. Man weiß nicht, wo auf einmal die Scheiterhaufen und Stacheldrähte herkommen. Helft den Ehrgeizigen nicht. Solche Sätze stehen in Eichs Notizen aus den 50er Jahren. Er hatte die grandiosen Lügen am eigenen Leib erfahren. Als junger Rundfunkautor 7 Jahre lang treu gedient. Der NS-Propaganda, der Ersatzreligion der Deutschen. Oh, ich bin von der Zeit angefressen und bin in gleicher Langeweile vom 10. bis zum 80. Jahre. Erst ist schön der Leib, Gesicht und Hände. Aber allmählich schmilzt das Fleisch und die Knochen sind nur von Haut überzogen. Verse an vielen Abenden heißt dieses frühe Gedicht von Eich. Aber was heißt schon früh, wenn es um Sprache geht? Das eigentliche Ergebnis aller Dichtung, dass keine Zeit existiert. Versuch, in die vierdimensionale Welt zu gelangen, wo die Zeit als Raum begriffen wird. Das und so möchte er schreiben. Gedichte ohne die Dimension Zeit. Gedichte, die meditiert, nicht interpretiert werden müssen. Oder man kann seine Sehnsüchte an die Flügel der Wolken hängen, an die bunten Schwänze der Drachen, die über die Winde steigen, am Fluss im Grase liegen und nichts tun. Es genügte, ein Tier zu sein. Wo aber wäre ein Ort, der Vergänglichkeit zu entfliehen? Von Anfang an suchte sich Günter Eich in den natürlichen Sphären, in denen unser Zeitbegriff keine Rolle spielt, mit Versen zu orientieren. Wenn er liest, ist klar, was er meint. In anderen Sprachen. Wenn der Elsternflug mich befragte, das Wippen der Bachstelze in allen Jahrhunderten vor meiner Geburt, wenn das Stumme mich fragte, gab mein Ohr ihm die Antwort. Heute erinnert mich der Blick aus dem Fenster. Ich denke in die Dämmerung, wo die Antwort auffliegt, Federn bewegt, im Ohr sich die Frage rührt. Während mein Hauch sich noch müht, das Ungeschiedene zu nennen, hat mich das Wiesengrün übersetzt und die Dämmerung denkt mich. Kapitel 2: Der Maulwurfdichter. Eichs kreativer Widerstand, der Versuch, nur so zu schreiben, dass man keinen Satz herausnehmen kann, um ihn zu missbrauchen, würde ihn Ende der 60er Jahre zur Maulwurfdichtung treiben. Zum schwatzhaften Verstummen, von subversivem Humor und tierischem Ernst assistiert, quer durch Zoologie und Texte. Unter den Tieren stehen mir bekanntlich die Maulwürfe am nächsten, Höhlenbewohner. Aber ich kannte einen, der lebte über der Erde und hatte ein Revier, aus dem er die Ratten verbiss. Günter Eich wurde 1907 an der Mittleren Oder geboren, in der Kleinstadt Lebus, nördlich von Frankfurt-Oder. Vater und Großmutter Tillack, Leute aus Eichs Geburtsort, lasen vor etwa 6 Jahren einige seiner Maulwurftexte. Sehr verwundert, leicht irritiert. Eichs Maulwürfe sollen uns helfen, das Leben des Dichters zu untergraben, ihn mit den selbstgelegten Fallen, dem eigenen Humor, zu entlarven, der vielleicht auch die Funktion des Nicht-Einverständnisses mit der Welt hat. Wir reden von Eichs Prosagedichten, die er gesammelte Maulwürfe nannte. Ein Tibeter in meinem Büro folgte als zweiter Teil. Bewundert, anarchisch, unnahbar, bis heute umstritten, nicht einzuordnen. Absurd. Absurd ist eine Zusammenziehung aus absonus, misstönend, und surdus, taub. Absurd, das meint eine Maulwurfstimme, ein sprachunfähiges Zischen, das unverständliche Stammeln eines taubstummen Menschen, unbrauchbar für jeden gesellschaftlichen Zugriff. Sprache im Eichschen Sinne. Lyrik ist überflüssig, unnütz, wirkungslos. Sie spricht nicht die Sprache der Macht. Das ist ihr verborgener Sprengstoff. Sprache der Macht? Eich führt sie uns vor, stellt unsere humane Gesellschaft bloß. Im vorletzten Hörspiel »Man bittet zu läuten«, 1964 geschrieben, resoniert der Pförtner des Taubstummenheims, als hörten wir ihn erst gestern am Stammtisch um die Ecke. Schweigen ist Dummheit. Oder Atheismus. Die Taubstummen sprechen gegen Gott. Deswegen sind sie taubstumm. Die Guillotine wird wieder eingeführt. Eine sittliche Pflicht. Die weichen Herzen kommen nicht drum herum. Auch unsere Professoren sagen es. Naturrechtlich begründet. In der Natur, natürlich. Da gibt es kein Erbarmen. Da schwert's. Da schäumt das Blut. Und wir sind ja in diese Schöpfung hineingestellt. Höchste Zeit, dass wir sie annehmen. Natürlich ist niemand ohne Fragen, aber sie müssen aus der Welt geschafft werden. Nicht durch Antworten, sondern mit der Peitsche. Da denke ich radikal und realistisch. An mich wären staatliche Beihilfen nicht verschwendet, weiß Gott. Ich weiß, wo die geistige Missbildung beginnt. Ich könnte da manches wirken. Wahrhaft segensreich. Wach auf, gefrorener Christ. Der Mai steht vor der Tür. Der Mai. Aber auch der Juli. Und verspätete Taubstumme, verfrühte Blinde, Pankreasinvaliden, Geschlechtskrüppel. Hoppla, blüh auf, blüh auf. Keine verdächtigen Reden, kein deutbares Unterbewusstsein. Das ist alles reif für Euthanasie. Und ich hoffe, niemand hat mich gehört. Kapitel 3: Natur, Anarchismus und Theologie. Eichs Biologie ist artenreich, füllt Hörspiele und Gedichte. Kluge Raben, Tiger in Menschengestalt und zahllose andere Spezies finden ihre Stimme. Pflanzen durchwachsen die Texte. Die toten Trompeten blasen aus abgelegenen Gehöften. Eichs erstem Nachkriegsgedichtband. Später hört man die schwatzhaften Wühler, sehr subversive Tiere. Nur keine atavistische Furcht vor diesem halbblinden Maulwurf. Folgen wir seinen Grabungen. Auf der Suche nach Eichs beständiger Liebe zur weltweiten Flora und Fauna. Durchtunneln wir anachronistisch alle Fortschritte in der Lyrik und der Physik bedenkend, bedenkenlos Zeit und Raum. Biografischer Tunnel 1. Die ersten 10 Lebensjahre verbringt Günter Eich in Lebus. Am Ende des Ersten Weltkriegs der Umzug nach Berlin. Die Mutter stirbt. auch Großmutter Heine. Eich geht nach Leipzig, macht dort Abitur. Sinologiestudium in Berlin und Paris. Eichs erster Band Gedichte erscheint 1930. Sein erstes Hörspiel über Caruso, das er mit Martin Raschke schreibt, wird 31 gesendet. Ein Jahr später zieht er nach Dresden als Schriftsteller und Redakteur für die Zeitschrift Kolonne, in der Prosa, Lyrik, Essays, dramatische Versuche, Übersetzungen aus dem Chinesischen bereits erschienen sind. Eich galt als naturlyrische Hoffnung, als Talent mit Sehnsucht nach der größeren Natur aus der Gefangenschaft der Zeit und des Ich, wie Hermann Kasack bemerkte. Unter dem Namen Egon Günther findet man seine ersten Gedichte in der Anthologie Jüngste Lyrik schon 1927. Hellblaue Nacht und Ebbe der Winde. Ein Baum, vor dem Herbste geneigt, schließt mich ein in Blattwerk und Rinde, in sein Blut, das fließt und steigt. Ich erwache. In die Tapeten sind Phantome gewebt und Worte aus tausend Gebeten. Sage, wer von uns lebt. Wenn das Gedenken manchmal ermattet, fühle ich, muss es sein, dass dein Gesicht immer beschattet ewig ist und aus Stein. Wie alle Kinder im Bruch streifte auch Günther Eich auf den Oderwiesen umher. Was man heute wie damals am Ufer des Flusses halb bewusst hört und sieht, hat sich dem jungen Eich tief ins Gedächtnis eingegraben. Fische und Vögel, das Kleingetier unter den Büschen, die Jahreszeiten am Strom, die mühsame Arbeit der Fischer, die Tiersprachen, Seufzer der Bäume, die Lichter über dem Fluss. Zwischen den Lauten die Stille. Das soeben entdeckte Ich im zitternden Wasserspiegel. Sprache ist innere Landschaft. Der Nachkriegslyriker Eich verteidigt diese Sphäre gegen jede falsche Idylle, die ihm als junger Dichter naturgemäß nahe war. Für die Lyrik der 50er Jahre beschwört er die Kraft, die dem Gedicht aus der Wirklichkeit zuströmt und die vor dem Vokabular einer umgestalteten Welt so wenig zurückschreckt wie vor dem der Botanik oder der Biologie. Eichs Entdeckung moderner Vokabeln für das eigene lyrische Schaffen ist der Versachlichung und dem Mangel der Nachkriegszeit zu verdanken. Keinen Lobgesang auf die Technik, aber auch kein Zurück zur Natur. Schon in den 20er Jahren begriff der Sinologiestudent die unüberwindliche Schranke zwischen Natur und Kultur, so in der Prosaarbeit Europa contra China. Wer ganz in der Natur ist, verlangt nicht nach ihr. Darüber hintäuscht auch nicht die große Fähigkeit des Chinesen, sich einzufühlen in Pflanzen, Stein, Berg und Landschaft. Aber China hatte von jeher eine hochstehende Kultur. Und ist dies denn etwas anderes als Arbeit gegen die Natur? Wer wirklich Teil von ihr sein wollte, müsste weitergehen als Lao Tse. Der radikalste Chinese müsste ein Tier werden. Denn Kultur beginnt mit dem Bewusstsein. Und können wir das? Eigentlich müsste es leicht sein. Wir haben alle Triebe des Tieres. Aber lässt uns unser Meer, das wir eintauschten für das Glück des Unbewussten, lässt es uns wieder los? Das Glück des Unbewussten. Ein großer Wunsch ist benannt, die Unmöglichkeit ausgesprochen. Natur ist das Gültige, aber der Mensch will mehr, sei es auch Krieg, Gewalt, eine vergewaltigte Erde, eine machtvoll gelenkte Sprache. Alles Tatsachen, die man bekämpfen muss. Günther Eich bekannte sich schließlich zum anarchistischen Denken, als er im März 1953 als zweiter Autor den Hörspielpreis der Kriegsblinden verliehen bekam, für sein traumhaft realistisches Spiel um die andere und ich. Sein Anarchismus ist klug, durch Lebenserfahrung erworben. Dennoch zeigen seine lyrischen Texte andere Haltungen an, sind naturnah, zeichenhaft, mystisch. Worauf kommt es ihm wirklich an? Das alles Geschriebene sich der Theologie nähert. Ich meine nicht die Bestätigung von Glaubenssätzen durch das geschriebene Wort, eher meine ich eine Beunruhigung. Ich meine damit kein Nein zum Spaß und zum Spiel, zum Gelächter, zur Freude, zur Komödie, zur Posse. Ich meine damit keine Predigt und nicht die Erbauung. Und schließlich meine ich nicht, dass der Name Gottes überhaupt angerufen werden müsste. Was zu tun bleibt, ist meditieren. Den Gleichgewichtszustand des Seins erahnen. Eich sucht die Nähe der Ursprünge zu begreifen, die Welten der Tiere und Pflanzen. Immer wieder tauchen sie auf in seinen lyrischen Werken, wie den Botschaften des Regens, danach in den Maulwurftexten. Gräser und Bäume, Fische und Vögel, schwimmende, flatternde, springende, kriechende Tiere und Pflanzen. Sie wurzeln, blühen, welken, sind dem Dichter wesensverwandt, wie er selbst der nicht zu ändernden Schöpfung endgültig anheimgegeben. Zum zeichenhaften Überfluss tönt ihm in karger Nachkriegszeit ein schmackhafter Pilz entgegen. Tief trichterförmig, sehr dünnfleischig und zerbrechlich, feinfaserig, samtig, schuppig, aschbraun bis schwarzbraun gefärbt, getrocknet, als Pulver geschätzt. Craterellus cornucopioides, in finsterer Gestalt. Wer bläst sie, die Totentrompete, die im Dämmer des Waldes wächst? Wer spricht ins Geäst die Gebete? Er rät aus den Wurzeln den Text. Der Regen steigt in den Bechern, ertrunkene Käfer darin. Farnkraut mit bebenden Fächern weist in die Vergänglichkeit hin. Die Beeren, die nicht mehr reifen, senken ergeben das Haupt. Flügel von Engeln streifen an Nadeln und an Laub. Diesem Nachhall im Ton des drogensüchtigen, bereits einen Krieg zuvor verstorbenen Georg Trakl, dieser Verfallsbereitschaft jeglicher Natur, kann der Dichter später nur mit Humor begegnen. Gelobt seien alle Schwächen, die das Leben so mit sich bringt. Moralisch, politisch, fleischlich. Sünde. Die Versuchung des Fleisches ist mir nicht fremd. Ich gestehe, dass ich ihr fast täglich erliege. Außer Freitag, wo wir Fisch haben. Der Schlagwurst, dem kleinen Frühstücksgulasch. Im Garten meines Metzgers hängen an einem Pfahl Luftballon gleich die Wursthäute, sinnverwirrend, Därme gereinigt natürlich und fast durchsichtig gelungen. Ich las in einer Tiertheologie, die Aufgabe des Menschen sei es, alle Tiere zu Haustieren zu machen. Welche Aussichten und für wen? Eichs spätes Hörspiel »Gespräch der Schweine« dringt tief wie der Bolzen beim Schlachten in die Zwiespältigkeit unseres Umgangs mit aller Kreatur. Ich ahne, dass der große Augenblick der ist, wo wir in seinesgleichen verwandelt werden. Wir verwandelt in das große Wesen? So wirfst du mir vielleicht morgen das Futter zu? Vielleicht. Wie könnte man die Freundlichkeiten des großen Wesens anders erklären? Es ist eigentlich unseresgleichen. Kapitel 4. Vom Faschismus zum Fatalismus. Ein Vogelpaar belebt den First. Es schnäbelt. Sie schnäbeln, was man ihnen gar nicht gestatten sollte, da es Geier sind. Die Hälse wenden sich seelenvoll. Je ein Auge beobachtet den Fortgang des Marktes. Unwürdige Vögel. Sie töten nicht, räumen bloß auf. Widerlich. Wie ist es möglich, dass auch sie an der Liebe teilnehmen? Es genügte, wenn ihre Nachkommen aus Schmutz entstünden. Nein, Gottes Vogel ist das nicht. Königlich aber ist der Löwe mit Messer und Gabel, in China mit Stäbchen. Und der Marder bindet sich die Serviette um, bevor er Blut trinkt. Axel Viereck hat untersucht, wie weit Günter Eich in der Zeit des Faschismus der eigenen Fehlbarkeit begegnet ist. Biografischer Tunnel 2. Sein Antrag zur Aufnahme in die Partei am 1. Mai 1933 wird abgelehnt. Viel zu viele Bewerber. Dennoch schreibt er gemeinsam mit Martin Raschke monatlich einen deutschen Kalender. Ein bodenständiger Landbriefträger mit Namen Apfelstädt, wahlweise Döderlein, bringt den Hörern nahe, was Volksgemeinschaft begründet. Treue, Gefolgschaft, Pflicht. Der Lyriker in ihm verstummt. Die Freunde schweigen seit langem. Peter Huchel und Hermann Kasack, Horst Lange, Oda Schäfer und Jürgen Eggebrecht. Günter Eich geht nach Brot und ein wenig Luxus. Nicht ohne zu resonieren. Das Verbogene in diesem Lebenszustand hält mich ewig in schlechtem Gewissen. Jegliche undichterische Betätigung nehme ich mehr oder weniger nicht ernst. Also werde ich mit blauem Augenaufschlag und leicht flatterndem Haar auf den Parnass meiner Jugend zurückkehren. Und meine Gefährten dort werden mir verzeihen, dass ich lange fort war und dass ich manches Böse über sie gedacht und gesagt habe. In den Hörspielen, die er im Auftrag schreibt, versteckt Günter Eich das Wenige, das er zu sagen den Mut hat. In Radium 1937 wird der brotlose Dichter des Hörspiels zu Günter Eichs alter Ego, zum flüsternden Mahner werden. Der Autor kann erst Honorare kassieren, seitdem er im Dienst der Konzerne das strahlende Element verherrlicht, von dem die Mädchen, die damit hantieren, krank werden, sterben müssen. Es ist die Stunde, da du, Dichter, Julien Chabanet, und du, Reklamemann, Julien Chabanet, endlich zu einer Person euch vereinigt. Die Stunde, wo Propaganda zur Religion wird. Radium wird nur einmal gesendet. Der deutsche Kalender, ein großer Erfolg, 7 Jahre lang. Er verhilft Günter Eich zum ersten Mercedes, einer teuren Berliner Wohnung, einer Ostsee-Villa in Poberow-Hinterpommern. Was fehlt, ist eine Frau. Eich heiratet 1940 die Tänzerin Else Burg. Seit Kriegsbeginn ist er Soldat, fährt mit eigenem Wagen die Offiziere, bis er dank Jürgen Eggebrecht nach Berlin versetzt wird, an die Zensurstelle für Wehrmachtsbüchereien. Eichs letztes im Dritten Reich produziertes Hörspiel, Rebellion in der Goldstadt, für dessen Niederschrift dem Soldaten 4 Wochen Urlaub winkten, ging 1940 auf Sendung. Es gehörte zur Kulturpropaganda gegen Engelands Plutokraten, die nicht nur ihre schwarzen, sondern auch ihre weißen Minenarbeiter in Johannesburg bis aufs Blut erpressen. Ihre hässlichen Charaktere sind von Eichs letzter Bühnenfigur, der Mildred des Flugzeugterrors, nicht allzu weit entfernt. Sollte es also stimmen, was Axel Viereck behauptet, dass Eichs Abrechnung mit der Vergangenheit, sachlich und modern im Laufe des Krieges begonnen, in den 60er Jahren beendet, nur eine Episode seines Schriftstellerlebens war? Eine Episode von etwa 20 Jahren. Sie begann fatalistisch. 1943 fiel sein Freund Martin Raschke. Eichs Frau wurde Truppenbetreuerin, bald darauf drogensüchtig. Sie blieb auch nach dem Krieg suizidgefährdet. Eichs Gefangenschaft in dieser Ehe dauerte bis 1950. Die Gefangenschaft auf den Rheinuferwiesen, Zeit für Einkehr, für Inventur, nur knapp 4 Monate lang. Sie ließ die weithin bekannten Texte der Kahlschlag-Lyrik entstehen. Jahre später würde Eich resümieren: Eines Tages der Fischgerechtigkeit unterworfen. Der Spruch der Forellen mag hingehen. Wie werden aber die Aale urteilen und die Haifische? Kapitel 5 Realitäten und Träume. Wer die nun hinreichend aufgeklärte Verstrickung von Günter Eich in die Verführung der Macht begreift, versteht die Konsequenz, mit der dieser Mann sich in einer Zeit, als das schnelle Vergessen gefragt ist, an die Arbeit macht. Biografischer Tunnel 3. die Suche nach alten Kollegen. Neue Kontakte zu Alfred Andersch, Karl Krolo, Hans-Werner Richter. Die Gründung der Zeitschrift Skorpion führt zur Gruppe 47. Diese wird Günter Eich 1950 ihren ersten Preis zuerkennen. Eichs Hörspielarbeit intensiviert sich, erreicht eine nie gekannte Sprachkraft und Qualität. Auch die Restauration entpuppt sich. Die neue, demokratische, teils aus dem Dritten Reich übernommene Staatsmacht lügt mit Hilfe der Sprache. Etabliert sich erfolgreich im Kalten Krieg, im Schutz der Alliierten, des Wirtschaftswunders und jenes Wunders, das man Vergesslichkeit nennt. Günter Eich stellt diesen Verwerfungen seinen Hörspielzyklus Träume entgegen. Albträume scheinen wach zu werden, die 1951 niemand mehr träumen will. Die Hörer des NWDR protestieren, wünschen sich einen grusamen Abend, fragen an, ob man diesen Autor nicht besser einsperren sollte. Endlos rollende Züge, in denen Menschen geboren werden, die nichts anderes kennen als Stroh und Finsternis und ihre einzige Welt gegen die Wahrheit der Alten stellen, dass es einmal etwas anderes gab, zum Beispiel Bäume und Blumen. Eich erzählt von Chinesenkindern, die zur Blutauffrischung der Reichen Greise verkauft und geschlachtet werden. In einem Dorf erscheint ein Fremder, von dem unerklärliche Macht ausgeht, dem niemand widersteht. Wer von ihm auserwählt wird, ist ausgestoßen für immer. Forscher suchen in Afrika erfolglos nach dem Glück. Man erlöst, der ihr Gedächtnis mit Drogen löscht. Termiten in New York, die Häuser und Menschen befallen, sie aushöhlen und von innen heraus ihrer Substanz berauben. Der kleinste Anstoß genügt, alles in Staub zu verwandeln. Ein Szenario, das uns heute durchaus realistisch erscheint. Wir müssen es nur in die Sprache unserer Zeit übersetzen. Asylantentransporte in Kühlcontainern, ohne Aussicht, noch einmal die Sonne zu sehen. Lateinamerikanische Kinder, von der Straße geholt und verkauft, der Organhandel blüht und gedeiht. Die gesichtslose Macht der Global Players vertreibt heute ganze Bevölkerungsgruppen im Dienst der Ökonomie. Um Menschen der Erinnerung zu berauben, sie Tag und Nacht abzuschalten, genügt in vielen Fällen die mediale Droge. Heute sind keine Termiten mehr nötig, um den Betongrund der Städte, die Sicherheit unserer Wohlstandsgesellschaft zu durchtunneln, zu unterhöhlen und zum Einsturz zu bringen. In der Stunde X werde ich dennoch denken, dass die Erde schön war. Ich werde an die Freunde denken, an die Güte, die ein hässliches Gesicht schön macht, an die Liebe, die die Augen verzaubert. An Holunder, Raps und Mohn, flüchtig gesehen von einem Zugfenster aus. An das Erröten der 14-jährigen Gabriele Dembitzer. An die roten und grünen Lichter eines Flugzeugs, das unter dem Sternbild der Cassiopeia dahinflog. Kapitel 6 Träume und Realitäten Biografischer Tunnel 4 Eich hat sein Medium wiederentdeckt und die Regie übernommen. Er spricht mit eigener Stimme. Eichs Maß schreibt Hörspielgeschichte mehr als ein Jahrzehnt lang, bis das Fernsehen siegt. Sabet, der Tiger Yusuf und zahlreiche andere Klassiker werden urgesendet. Eich demonstriert unser tiefes Erschrecken vor der Herkunft, den Abgründen und der Sehnsucht unserer eigenen Natur. Kurz nach Eichs Träumen erlebt der Hörer die Begegnung mit Sabet, dem Raben, der die Nähe des Mädchens Elisabeth sucht, weil ihr Menschen zu lieben gelernt habt. Die Raben, heißt es, sind zeitlose Wesen. Uns bleibt die Welt unvorstellbar, ohne von Zeit zu reden. Schon deshalb können die beiden Reiche nie zueinander kommen. Der Übergang löscht alle Spuren. Sabit erlernt die menschliche Sprache und verliert seine Identität bei Strafe des Vergessens. Ein Zurück in das Tierreich gibt es nicht mehr. Das Einssein mit den Gefährten, das Glück des Unbewussten. Er hat es aufgegeben für das Mädchen Elisabeth, um mit ihr zu fliegen. Hast du Angst? Nein. Aber wo sind wir, Sabit? Gleich waren die Felder und die Bäume weg. Wo sind wir, Sabit? Frag mich. Was siehst du? Nichts. Gar nichts? Ringsum ist es blau und dunkel. So blau und dunkel, dass es mich blendet. So blau und dunkel ist die Ewigkeit, Elisabeth. Diese Ewigkeit ist die Zeitlosigkeit alles Unbewussten. Nicht zu verwechseln mit jener den Menschen zugesagten, von der Günther Eich später sagen wird, sie befördere den Substanzverlust des Lebendigen auf der Welt. Ich für meinen Teil habe den Verdacht, dass die Ewigkeitswerte die Macht verewigen. Von Gott kann man nicht sprechen, wenn man nicht weiß, was Sprache ist. Tut man es dennoch, so zerstört man seinen Namen und erniedrigt ihn zur Propagandaformel, meint Eich ein paar Sätze weiter in seiner Dankesrede zum Büchnerpreis 1959. 52 bereits, der Tiger Yusuf, der sein Spiel mit den Menschen treibt, nachdem ihn sein Dompteur aus Liebe zu Anita, der Zirkusreiterin, in die Freiheit entlassen hat. Spielerisch wechselt die Tiergestalt ihr Gehäuse, schlüpft zuerst in einen ängstlichen Bäcker, ohne sich wohlzufühlen. Was siehst du mich so an? Jetzt bin ich ein Mensch und ich hatte gedacht, das sei etwas. Aber was ich am stärksten fühle, ist die Schwäche, die Mutlosigkeit, die verzweifelte Liebe. Wie können die Menschen leben? Es muss noch etwas anderes geben. Und sie sind traurig, weil sie sich nicht daran erinnern können. Später hat Günther Eich manche der Inszenierungen als zu romantisch empfunden, fühlte sich nicht verstanden, zumal das eigene Unverständnis für seine Figuren zunahm. Nur eines war ihm bewusst, dass Träume Realität werden können. Ein Wissen, über das man nicht spricht. Wenn man Dichter ist, weiß man es. Alles, was ich denken kann, ist wirklich. Auch die Todesangst, die durch den Briefschlitz ins Haus kommt. Betrachtet die Fingerspitzen, ob sie sich schon verfärben. Eines Tages kommt sie wieder, die ausgerottete Pest. Der Postbote wirft sie als Brief in den rasselnden Kasten. Kapitel 7. Das 60. Jahr. Biografischer Tunnel 5. Nach dem Tod seiner ersten Frau lernt Günther Eich auf einer Tagung der Gruppe 47 die österreichische Schriftstellerin Ilse Eichinger kennen. Sie heiraten 1953. Zwei Kinder werden geboren. Umzüge, Reisen, Hörspiele, Lesungen. 1959, sehr überraschend, der Georg-Büchner-Preis. In Korea, in Vietnam, wird der Kalte Krieg heiß und blutig. Mauerbau, Kuba-Krise, Aufrüstung, Prager Frühling. Zeit des politischen Aufbruchs. Reformierungsversuche in Osteuropa, Studentenbewegung in Frankreich, dann auch im westlichen Deutschland. Eichs erste Maulwurftexte kommentieren bissig die blindlings endenden Gänge gesellschaftlicher Versuchsanordnungen, die unbesiegbar scheinenden deutschen Betonfraktionen. Wäre ich kein negativer Schriftsteller, möchte ich ein negativer Tischler sein. Die Arbeit ist nicht weniger geworden, seitdem der liebe Valentin den Hobel hingelegt hat. Staatsmänner haben ihn übernommen. Aber es lebe die Anarchie. Zementregierungen und Betonstaaten sind im Vormarsch. Bald spottet der Dichter in alle Richtungen. Sein Misstrauen gegen die Ideologien reicht von links bis rechts. Wir halten es mit den Wissenschaften und mit der Utopie. Meditieren nur an Gräbern. Sonst sind wir tätig. Resolutionen lassen wir aus. Wir feiern die Narren auf verlorenen Posten. Eich verzichtete auf eine führende Rolle in der Studentenbewegung, die sein geflügeltes Wort »Seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt« als Parole benutzte. Dem Dichter war klar geworden, »Alles addiert ergibt die Welt eine negative Zahl. Optimismus ist Zweckoptimismus zur Stärkung von Machtpositionen. Mit meinen Versen stelle ich Fragen, gebe ich keine Antworten. Lebenshilfe ergibt es nicht.« Die Welt muss verändert werden, aber auf intelligente Weise, durch schöpferische Prozesse, mit der Sprache selbst. Wörter und Sätze in statu nascendi. Günter Eich bemüht sich, die Sprache nicht fest werden, gerinnen zu lassen. Sie so zu erhalten, dass sie nicht benutzbar ist von irgendwelchen Mächten. Dass dies eine Sprache ist, die immer in Bewegung bleibt. Und jedes Festgefügte gleich wieder zerrissen wird. Dass Weltveränderung mit ihr immer möglich ist. Dass sie nicht zementiert wird. Wer die Sprache befreit, befreit das Denken. Eröffnet spielerisch neue Wege, begibt sich in unerforschte Regionen, findet auf närrisch-absurde Weise seinen ganz eigenen Ausweg. Eich führt eine Welt vor, auf der die Alphabete gelungen sind. Und kein Ort mehr, sie zu befolgen. Kein Ort, sich sicher zu fühlen, weil sich die Hierarchie der Schöpfung als tödliche Falle erweist. Weil der Mensch, der sich selbst nicht beherrscht, Macht hat über die Dinge. Weit vor der Zeit der Postmoderne zeigt der Dichter, wohin es führt, wenn die gemachte Welt durch gelenkte Sprache vermittelt, in immer komplexeren Bildern und Sätzen als strukturierte Realität der Wirklichkeit gegenübertritt und wir dem medialen Angriff nichts entgegenzusetzen haben. Natürlich sind Rückzüge möglich in die Nischenkultur des Privaten, in die Herrschaft von Jugend und Schönheit, die Kunst der Unterhaltung, ins pausenlose Event. Mit Eselsohren weiß man, was in der Welt vor sich geht. Ich trage eine wollene Mütze darüber. Das schönohrige Gewimmel schaut schräg an mir vorbei. Ich weiß zum Beispiel, was von Apollon zu halten ist. Er hat Macht. Das bewundern sie alle. Und er sieht gut aus. So gibt es nichts, was er sich nicht erlauben könnte. Er könnte Schlachten verlieren. Ja, sogar die Weltgeschichte. Er würde seine Anhänger nicht los. Er kann auch so schlecht singen, wie er will. Alle sind von seinem harmonischen Gewinsel hingerissen. Und wer es nicht ist, wird mit Eselsohren bestraft. Kapitel 8: Meditationen und Metamorphosen. Das Spiel. Statt der frustrierenden Daseinsweise zwischen Macht und Ohnmacht wählte der Dichter eine Symbiose zwischen Sprache und höherem Blödsinn. Die Entscheidung erwies sich als weise. Biografischer Tunnel 6. Anarchist, Pessimist Günter Eich, geboren im Jahr des Rindes, gestorben im Jahr der Ratte, zieht mit den Wundertieren, die seine Maulwürfe werden sollten, in die Grenzlandschaften der Sprache. Seit 1963 wohnt die Familie hinter der bayerischen Grenze, in Großgmain bei Salzburg. Lesereisen durch Europa, den Nahen Osten und Asien. Seit dem Büchnerpreis ist er bekannt. Zwei Gedichtbände werden erscheinen. Zu den Akten, Anlässe und Steingärten. Eich spricht in Meditationen, Formeln, entdeckt den Zen-Buddhismus, lebt Gelassenheit. Loslassen können. Was bleibt, sind die Dinge selbst. Keine Sinnsuche mehr, Kein subjekt-objektives Fragen, stattdessen Interjektionen. Ach und O sind zwei Gedichte, die jeder versteht und verhältnismäßig kurz. Sie erfordern keine langjährige Übung im Lesen. Ob sie jedem gefallen, ist eine andere Frage. Sie passen nicht, wenn man den schönen Götterfunken voraussetzt. Bravo oder Bis-Bis wäre da viel besser. Eich zerlegt die Begriffe, die Standardsätze der Literatur, der Alltagssprache in scheinbar beliebige Konkretionen. Indem er vereinzelt, zerstreut er. Indem er zerstreut, macht er unangreifbar. Indem er Grammatik und Logik zerschlägt, befreit er die Sprache zum Spiel. Für äußerste Fälle habe ich ein Medikament erfunden, eine Art Whisky mit Yoga, kleine grüne Pillen, die für und gegen alles helfen, vor allem für alles, wogegen sie helfen. Jeder weiß, wie wichtig das ist, meine Erfindung, mein Beitrag zum Staat. Auf dieser Lorbeere ruhe ich aus. Metamorphosen sind in der medialen Welt etwas Alltägliches, ein Alterungsprozess in sehr kleinen Zeiteinheiten. Nichts Fantastisches ist mehr vom Raben Sabet, vom Tiger Yusuf zu melden. Was bleibt Günter Eich zu tun? Wie in der Arche versammelt der Dichter die stillen Verlierer der Schöpfung in seinen Maulwurftexten, rettet sie ihrer Einzigart vor den wissenschaftlichen Jägern und Sammlern, die sie sezieren, genetisch verändern, optimal nutzen wollen. Siebenmal lässt Eich die Siebenschläfer erwachen. Dann kommen die Tiergestalten weltweit und bunt durcheinander daher. Apfelschimmel, Bremsen, Brieftauben, Dammhirsche, Delfine, Eichhörnchen, Eidechsen, Gecko, Elefanten, Esel, Fasanen, Ferkel, Feuerwanzen, Flunder, Forellen, Frösche, Gans, Geier, Goldfische, Gottesanbeterin, Hahn, Henne, Hase, Haubenlerchen, Heringe, Hornissen, Hornvieh, Hunde, Igel, Kanarienvögel, Kater, Katze, Kraken. Natürlich wehrt sich der Dichter gegen die Noah-Legende. Dennoch kommt er in seinen Prosagedichten auf 66 Arten von Tieren, von Apfelschimmel bis Zitterrochen. Er häuft Vorräte auf an Lebensmitteln, als lebte er im Belagerungszustand, spielt das Spiel mit der Topographie, wünscht sich Atlanten für Tiersprache, ordnet gelungene Alphabete zu chaotischen Buchstabenkarten. Eichs metamorphe Versuche, die labyrinthischen Maulwurfgänge, sein weithin reichender Sprachraum, der alle stummen Sprachen der Kreatur mit einschließt, führen den Leser schließlich hinüber in die stillen Reiche der Pflanzen. Zitterrochen, Affenbrotbaum, Apfelbäume, Äste, Asternviolett, Baumschulen, Bäume, Birnenspalier, Holzbirnen, Blätter, Herbstblätter, Bougainville, Brennnesseln, Nesseln, Brombeeren, Buchen, Efeu, Efeugrün, Eichen, Eichenblätter, Eichenzweig, Erlenholz, Espenblätter, Espenlaub, Fichten, Fichtenhain, Fichtennadeln, Flechte, Fliedergebüsch, Früchte, Gras, Grashalme, Gräser, Grasfarbe, Hagedornig. 66 Pflanzensorten, Hopfen, vom Affenbrotbaum bis zur Zwiebel, sind in den Texten zu finden. Ein sprachvolles Sammeln von Blättern und Früchten und immer noch eine kleine Hoffnung, in das Geheimnis zu kommen. Alles, was ist, ist die Lehre. Petunien, was die Kiefer angeht, lerne Pflanzen, von der Kiefer. Rapsfelder, was den Bambus angeht, Rüster, lerne vom Bambus. Lehrt der Zen-Meister Basho. Wachsblumen, Pflanzenwelt, Waldlichten, tiefstmöglicher Waldlichten, Abstieg in der göttlichen Hierarchie. Rücksturz ins Vorbewusstsein. Überwindung des Wurzeln, ungebändigten Wunsches, Zapfen, in der Welt ein Ziel zu erreichen. Ein Tauchen in die buddhistische Sphäre, der Günter Eich immer näher kommt. keine Sinnsuche mehr, kein Festhalten an vergänglichen Dingen, menschlichen Irrtümern, Fehlversuchen. Für sie hat der Maulwurfdichter oft nur noch bitteren Spott. Was bedenklich bleibt, ist die Fremdheit, die stumme Bedrohung, die Zurückweisung des Menschen durch die Natur. Sie verlangt Ehrfurcht, Theologie, um verstanden zu werden. Ich rate mir selbst, mich vor den Tauben zu fürchten. Du bist nicht ihr Herr, sage ich, wenn du Futter streust, wenn du Nachrichten an ihre Federn heftest, wenn du Zierformen züchtest, neue Farben, neue Schöpfe, Gefieder am Fuß. Die Natur ist nicht anthropozentrisch. Sie beherrschen zu wollen, ist eine Fiktion, eine Dummheit, lebensbedrohlich. Günter Eich mahnt Bescheidenheit an. Vertrau deiner Macht nicht. So wirst du auch nicht verwundert sein, wenn du erfährst, dass du unwichtig bist. Dass neben deinesgleichen heimliche Königreiche bestehen, Sprachen ohne Laut, die nicht erforscht werden, Herrschaften ohne Macht und unangreifbar, dass die Entscheidungen geschehen im Taubenflug. Kapitel 9. Der Mangel ist das Vollkommene. Günter Eich sucht schließlich die Zuflucht im Mangel, hinter dem er unausgelotete Tiefen, Möglichkeiten vermutet. In seinem Hörspiel Blick auf Venedig entschließen sich drei blinde Bettler zur eigenen Sicht auf die Welt. Wenn wir nun behaupten, dass nicht das Sichtbare den Zauber Venedigs ausmacht, dass wir ein Venedig zeigen könnten, das keiner kennt. Eine Stadt aus Gerüchen und Wind, die Geheimnisse der Echos und der Abwässer. Die Welt, früher flaschengrün, ist heute violett. Ich weiß die Bedeutung der Farben nicht und auf die Wirkung muss man zu lange warten. Der Erkenntniswert ist gleich plus minus null. Aber gerade waren wir dabei, das Einverständnis zu kündigen. Da kommt dieses Violett in alles und in die Dauer. Die Zumutung des Lebens wird nicht mehr bemerkt. Die Zumutung des Sterbens erbittert nur wenige. Der Regenbogen, die sieben Farben, machen alles schwierig. Da beginnt der Verdacht, es könnte sich lohnen. Aber die besseren Sachen scheinen außerhalb des Spektrums zu liegen. Vier letzte Hörspiele Günter Eichs. Taubstumme unter der Fuchtel des Pförtners, Blinde im Blick auf Venedig, sieben junge Freunde eines Herrn Birowski, die im Sterben helfen. Schließlich Ottilie, der Zeit und dem Licht auf der Spur, vom nahrhaften Terror der Kartoffeln verfolgt. Eichs Hörspiel Zeit und Kartoffeln, 10 Wochen vor seinem Tod gesendet, womöglich sein letzter Versuch, dieser Welt im Spiel zwischen Sinn und Unsinn Erkenntnisse abzugewinnen. Früher war mir klar, nur Engel wissen, was Zeit ist. Aber jetzt ist es anders. Im Blitzen erfährt man es. Ein zugespitzter Augenblick, der die Zeit mitenthält. Die Entdeckung des Lichtes als der fünften Dimension. Ich saß im Dunkeln, die Hände über dem Nabel gefaltet. Ich hörte das Fett in der Pfanne singen und es war zugleich das Universum. Orion oder der große Wagen, womöglich ein Quietschen der Narbe, wenn ich gut hinhörte, womöglich ein längst verloschenes Licht. Aber ich wusste etwas. Was zu sagen bleibt, ist das Unsagbare. Eichs Aufgabe blieb es immer, das notwendige Schweigen in Worte zu übersetzen, sodass es den Charakter des Schweigens nicht verliert. Jedes Jahrhundert gibt uns neue Dinge zu verbergen. Ein Gelände überwachsen dem neugierigen Auge der Liebe, zugedeckt von Einsamkeit, dem immer dichteren Laub. Kein Fundamentalist wird auf Eich Fundamente errichten. Seine Termiten bohren, Maulwürfe wühlen sich durch die Geschichte, zerbeißen die Wucherungen des metaphysischen Stammels. Was bleibt, ist die Sprache, als wandelbares, fließendes Raum-Zeit-Kontinuum, die uns Freiheitsgrade gestattet, wo es sonst nur noch Formeln, Profite, Weltmodelle gibt. Maulwürfe, Raben und Totentrompeten, Tiere und Pflanzen wissen von einer Welt, in der Sprache und Ding noch dasselbe sind. Sie reden und schweigen davon, wie Konrad Günther Eich, auf zeitlos absurde Weise. Jetzt nicht ins alte Leben fallen, kein Povidl, kein Rübensirup mehr. In ein Flugzeug steigen. Stewardessen sagen uns freundlich den Absturz an und servieren nach Wahl. Und woher kommst du? Ich war immer hier, aber ich gehe jetzt. Mit der Eisenbahn. Das ist das Sicherste. Gute Andacht. Grüß alle. NDR Kultur. In unserer Reihe Kulturforum hörten Sie heute Maulwürfe, Raben und Totentrompeten, die tierisch ernsten Gesänge des Günther Eich. Eine Sendung von Bernd Kebelmann. Es sprachen Ursula Illert, Frank Arnold, Michael Evers und Bernd Hahn. Technik Maren Elste. Regie Anna Hartwig. Redaktion Wendt Kessens.